Какие достопримечательности Вены особенно привлекают туристов? Wien. Wien ist eine alte Seele, heißt es, aber eine, die mit der Leichtigkeit der Walzerstadt alte und neue Avantgarde inspiriert. Das Resultat? Eine Melange aus prächtiger Architektur und liebenswertem Charme. Schaut man vom Kahlenberg auf die Donau hinunter, kann man Wien mit allen Sinnen spüren. Weinberge sind da zu sehen, dahinter glänzt das bauliche Erbe der mitteleuropäischen Metropole. Ein halbes Jahrtausend wurde hier Weltgeschichte geschrieben. Kunstgeschichte sowieso. Die kreisförmig angelegte Ringstraße fasst den barocken Prunk der ehemaligen Kaiserstadt wie ein Juwel ein. Zu den Wiener Wahrzeichen ist es nicht weit. Ganz im Zentrum taucht der gotische Stephansdom ein Stück Mittelalter in seinen Schatten. Weiter im Westen verzaubert der imperiale Prunk des untergegangenen Habsburger Reiches. Schloss Schönbrunn und Sissis Gloriette, der Zoo und das Palmenhaus, die Prinzessinnenkutschen der Wagenburg erlauben hier vielfältige Spaziergänge in die Vergangenheit. Nix ist fix, sagt man gerne in Wien. Also dreht sich auch das legendäre Riesenrad im Wiener Prater lieber im Kreis. Doch vor allem die Kunst sorgt in der Donaumetropole für stets neue spannende Facetten. Das Museumsquartier mit dem Leopoldmuseum, dem Museum moderner Kunst, Architekturzentrum und Kunsthalle zählt zu den bedeutendsten Kulturbezirken der Welt. Nur wenige Schritte davon entfernt, beeindruckt durch kunsthistorische Museum mit einer Sammlung an Brueghel-Gemälden, und bietet die Albertina-Ausstellung der Superlative, die oft Besucherrekorde brechen.